Die historischen Gedenksteine für die Vorortanleitungen und die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-suk wurden in mehreren Einheiten errichtet. Der historische Gedenkstein für die Vorortanleitung von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-suk wurde im Pyongyanger Gummiwerk, der historische Gedenkstein für die Vorortanleitung von Kim Il-sung im Elektrodenwerk Hongnam im Bezirk Südhamgyong und der historische Gedenkstein für die revolutionäre Tätigkeit von Kim Jong-il im Gewürzbetrieb Saliwon im Bezirk Notfanghe gebaut. Die historischen Gedenksteine wurden in den betreffenden Einheiten eingeweiht.